Purchase your tracks today. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Bitches up. Keine 100k Cash in der Tasche. Ich mach einen Hit und du leerst deine Flasche. Ich mach einen Song über Weed und paar Mädchen. Du fragst dich, du Gott, wie macht er das? Gott, wie macht er das? Ich hab meinen Plug in der Nachbarschaft. Heißt, ich mach nix außer Daumen mit den Jungs und Gott. Nach Hause kam und record. Immer Weed in meiner Lunge. Ich war meiner lieber kleiner Junge. Irgendwann hab ich meine Ziele dann gefunden. Zieh ein paar Runden, fade. Und Bitch, ich weiß, du bist niemals allein. Und wenn du willst, kommst du vielleicht einfach nie wieder heim. Du weißt, ich liebe den Scheiß. Doch es juckt mich, es juckt mich. Bitch, es juckt mich, es juckt mich. Doch es juckt mich, es juckt mich. Laber mich nicht dich damit. Juck, juck. Bitches juck, bitches juck, bitches juck. Bitches juck, bitches juck, bitches juck. Bitches juck, bitches juck, bitches juck. Bitches juck, bitches juck, bitches juck. Deine Chaya feiert diesen Typ. So der Typ von Freund, den die Chaya dann betrügt. Your sie war auf der Show von diesem anderen Typ. Dann verliebt, ah, Bitch, doch es juckt. Dann für die Jungs, ich kenn Hater, die drücken den Lauf in den Mund für den Satz. Leicht überrascht, jahrelang kein Cash mit der Scheiße gemacht, aber ich juckt. Todes vercheckt, aber ich juckt. Ich bin immer faded, aber ich juckt. Juckt, Bitch, es juckt. Und ich weiß, du bist niemals allein. Wenn du willst, kommst du vielleicht einfach nie wieder heim. Du weißt, ich liebe den Scheiß. Es juckt mich, es juckt mich. Laber mich nicht durch damit. Juck, Bitch, es juckt. Wir rauchen 10 Gramm an 2 Tagen bei deinen Jungs, kuckelt der Till. Manchmal will ich das Money nicht spenden, doch fuck it, denn ohne geht nichts. Rauch steht in meinem Studio, meine Frau slayt meine Groupie Hoes. Mein Fotograf hat eine Waffe dabei, Mann, ich fühle mich, als wär ich Coolio. Team ist die Gang, nicht lang, dann gehört irgendwann alles uns. Ich weite niemandes Swag, andere machen mit halbem Verlust. Sie dachten, ich lüge, doch alles ist echt. Mein Bruder am Himmel und ich fahr den Wagen von meinem Stiefvater kaputt. Aber dreimal darfst du raten. Ah, Bitch, doch es juckt. Mann, es geht okay. Meine Mom nimmt ab jetzt fette BMW. Meine Hater gehen pleite am Vipantin. Alle haben Killer, aber jeder lebt. Meine Fans von Disney. Freundin ist heißer als Ashley Tisdale. Deine Freundin hingegen sieht wegen ihrer Brille aus wie ein defektes Display. Du hast immer was zu sagen, aber juckt mich gar nicht. Ich bin mit Nima in Hamburg, er flippt das YouTube, Mann. Ich bin mit Josh in Berlin und deine kleine Freundin zurück zusammen. Ich hab einen Ruf zu wahren, denn meine halbe Schublade Tasche, was